Dokumentation. Eine Lesemethode. Ein Schriftsteller kann sich alleine nur sehr bedingt damit auseinandersetzen, wie seine Werke von anderen Leuten aufgefasst werden. Dazu kann er höchstens jene ihm bekannten Menschen befragen oder sich gar in deren Ansichten hineinversetzen. Das wird er an unterschiedlichen Orten zu variierenden Zeitpunkten so tun und so manchen Schwerpunkt der Betrachtung des Gegebenen einzunehmen wissen. Das aber soll eine Begrenzung seines Vermögens darstellen, welche natürlich sein wird. Der Schreiber ist auch ein Leser der eigenen Schrift. Mit zunehmender Kenntnis von dieser gelingt ihm das Stellen der Worte besser. So erfährt sein Werk durch Überarbeitung manche Auf- oder Abwertung. Daran kann man es direkt ablesen, dass der Autor einer Schrift um deren Wert etwas in Erfahrung bringen kann und das auch so zu tun hat. Wie sonst soll er das Schema der Sprache verbessern können, wenn nicht durch eine Aufwertung ihrer Wertigkeit? Und so geht er es an. Da aber das Werk eines ist, welches abgegeben werden soll, hat er es fertigzustellen. Nicht anders wird es zu machen sein, dass nach dem Werk auch der Buchdruck davon erfolgt. Sind die Seiten erst einmal gefüllt, so wird ein Zustand davon auch gewahr. Die Leserschaft eines Autors gewinnt nun dank der Güte seiner Bemühungen einen Eindruck davon, was dieser geleistet hat. Dabei würde nicht die Arbeit daran ersichtlich sein. Auch der gegangene Weg zur Verrichtung solcher Dinge kommt nicht aus dem Schatten ans Licht. Diese Dinge haben sich zwar abgespielt, jedoch bleiben sie im Verborgenen. Eine Leserschaft macht sich alleine nur selten über so etwas eigene Gedanken. Das Befassen mit einem Werk ist darum in der Regel ein oberflächliches Lesen von Texten. Für einen Schriftsteller stellt sich darum die Frage, was er mit seiner Schrift bezwecken möchte oder gar bezwecken kann. Da hat er wenig Möglichkeit zur Variation, weil ihm ja das eigene Wesen eingeschrieben ist. Über dieses kommt er kaum hinweg, ohne etwas dafür aufzugeben oder gar etwas von sich selbst zu verlieren. Genau darum, weil Schneider das so bei sich bedacht hat, protokolliert er mit seinen Werken die eigenen Gedanken und stellt so eine ungekürzte Ideenwelt dar. Möchte das auch wenig Interesse bei anderen Menschen auslösen können, so liegt ihm doch etwas daran, keine gesunden Anteile von sich zu beschneiden. Minutiös erledigt er diese Stunden der Protokolle und findet so zu einer innerlichen Ordnung seiner Gedanken- und Ideenwelt. Dabei ist er so weit gekommen, dass ihm sogar eine sprachliche Korrektur derselben möglich geworden ist. Da hat er mit Zuhilfenahme von selbst erstellten Beispieltexten auch seinen Stil begreifen und verfeinern können. Das würde alles nichts Unerhebliches sein. Für Schneider sind das wichtige Wegmarken. Sein Ziel ist ihm derweil auch klar. Benennt er dieses auch in höchstem Maße mit sehr unscharfen Worten, so hat er doch einen guten Grund dazu. Wie auch soll er anders als so bestimmen können, was für seine Zukunft notwendigerweise zu leisten sein wird. Ausgehend von dieser Position kennt die Leserschaft nun bereits etwas von den Gedanken und Intentionen des Autors Schneider. Um ihnen eine Vorschrift zu geben, wie sie seine Werke richtigerweise auffassen können, benennt er nun das eigene Verfahren, mittels dem er seine Schriften korrigiert. Über dieses Bescheid zu wissen, wird bei ihnen wahrscheinlich etwas vom Schleier, welcher über seinen Worten erscheint, auflösen können. Im Dunstkreis seiner Bemühungen hat der Autor doch so manches dafür getan, dass seine Beweggründe nicht klar ersehen werden könnten. Zur Ausgleichung davon gibt er ihnen nun also sein Verfahren preis, mittels dessen Zuhilfenahme seine Schriften von ihm selbst zu korrigieren sind. Ausgehend von einer beliebigen Position im Text liest er das Schriftstück chronologisch weiter. Dabei achtet er auf den Sprachfluss und prüft die Abfolge der Worte wie auch den Aufbau des Gedankens. Oftmals muss er den gleichen Text zweimal oder gar dreimal einlesen, ehe er ihn schlüssig erfassen kann. So verbindet er mit der Lesung seiner Werke zum einen eine Übung der eigenen Merkfähigkeit, Mnemonik, als auch eine Kenntnisnahme der Schlüssigkeit seines eigentlichen Bedenkens, Kognition, in situ. Als dritter Aspekt erscheint im Schatten des dämmernden Lichtes seines geistlichen Wirkens auch noch jene Art der Fokussierung, welche mit seinen Schriften einhergeht. Da hat er dank jahrelanger Bemühungen um ein eigenes Gedankengut auch endlich ein solches aufbauen können. Dieses ist seinem Lebensalltag entnommen. Darum ist es in hohem Maße zu einer Beschreibung seines Daseins geeignet. Auch dient es zur Kenntnisnahme seiner Selbstfindung. Da der Autor sich vornehmlich mit diesem befasst, hat er manchen medialen Einfluss anderer Kanäle auf sich selbst aufheben können. Anstatt ein Leben der Zerstreuung zu führen, hat Schneider sein Augenmerk auf Konzentration und Andacht gelenkt. Wirkt sein Gemütszustand auf manchen Genossen im Geschehen des Alltags auch zuweilen wenig heiter oder gar etwas verdrossen, so hat Schneider doch eine gute Absicht für sich behalten. Eine Auflösung der Nichtigkeiten stellt eine seiner Prämissen dar. Das Beliebige zu befreien macht es entbehrlich. Da kann er etwas Verkehrtes in Unabhängigkeit bringen und dieses wenden. Was ist dadurch nicht alles von ihm bereits in richtiger Art geleistet worden, obwohl das nicht vorher zu sehen gewesen ist, dass so etwas überhaupt geht? Eine Verblendung durch mediale Inhalte der Gegenwart tritt alleine schon wegen einer Nutzung davon auf, denkt er sich. Jede Minute der Überblendung einer eigenen Kraft mit Ansichten dritter und vierter verleiht diesen eine Möglichkeit, uns Menschen suggestiv zu steuern. Wenden wir das doch einfach ab. Schalten wir erst einmal die Glotze aus, würde uns nichts anderes übrig bleiben, als uns mit uns selbst zu befassen. Das aber kann ein wesentlicher Schlüssel zu einer Festigung des menschlichen Geistes sein. Cogito ergo sum et non cogito ergo sum. Zitat.